sprach: Kehrt hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist hier. Ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger täten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten.